blauen Himmel mir Bella Venezia, ist das Herz mir auch schwer. Du bist Sonnenschein, Bella Venezia, fern von hier. Gilt all mein Sehnen nur dir, ewig blau wie das Meer, lacht ein Himmel mir Bella Venezia.